Es gibt Kommentare und es gibt tendenziöse Nachrichten. Ein sehr aktuelles Thema in den letzten Tagen und wahrscheinlich bis zu Freitag werden die Fernsehduells sein. Das ist ein Novum in der Geschichte der Islamischen Republik. Es hat noch nie gegeben in den 30 Jahren, dass die Kandidaten gegenseitig Rededuells führen im Fernsehen. Und das hat natürlich den Wahlkampf sehr emotionalisiert. Denn die Kandidaten sind sehr hart miteinander umgegangen. Auch das ist was ganz Neues in der Islamischen Republik. Sie haben sich gegenseitig sogar Veruntreuung von Geldern vorgeworfen. Sie haben sich Verrat vorgeworfen. Das ist das Hauptthema sozusagen in den Zeitungen. Daneben werden inhaltliche Diskussionen geführt über die Vorwürfe, die die Gegenkandidaten gegen Ahmadinejad über die Wirtschaft machen. Die wirtschaftliche Situation im Iran ist ganz katastrophal. Auch die Außenpolitik steht sehr zur Debatte, weil man streitet darüber, erstens, ob die Atompolitik der Reformer richtig war oder diese harte Haltung von Ahmadinejad. Ahmadinejad wirft seinen Gegner vor, sie hätten vor dem Westen kapituliert. Er ist dafür, dass man eine harte Haltung nimmt gegenüber der USA und auch des gesamten Westens, während die anderen für Verhandlungen sind und für Kompromisse. Auch die Beziehungen zu den arabischen Staaten sind ein Thema, über das sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist so, dass einige arabische Staaten, Irak und Syrien ausgenommen, eine Front gegen Iran gebildet haben. Natürlich auch auf Initiative der Amerikaner. So dass Iran jetzt auch in der Region eigentlich mehr isoliert ist als in den Vorjahren. All dies sind Themen, die in der iranischen Presse diskutiert werden. Wie passiert das konkret? Also haben Sie dazu für zum Beispiel ein paar Beispiele? Ja, also ich kann zum Beispiel die rechte Zeitung Kehan zitieren. Heißt also die gestrige Teilnahme von Millionen Teheraner, es war eine Kundgebung mit Ahmadinejad, an der Demonstration glich einem einmaligen Tsunami, sagt die Zeitung. Und sie hat gezeigt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die prinzipientreuen Konservativen und die treuen Anhänger des Imam Khomeini ungebrochen besteht. Oder bei den Fernsehdebatten konnte man sehen, dass die Kandidaten der Opposition nichts zu bieten haben. Sie haben sich entlarvt und ihre Versuche, einen Spatz als Kanarienvogel zu verkaufen, sind gänzlich gescheitert. Diese Wahl, schreibt auch weiterhin Kehan, ist entscheidend. Wir müssen den wählen, der in der Lage ist, die USA wie bisher in Schranken zu weisen und zu verhindern, dass sie, also die USA, wieder ihren Aggressionen gegen unser Land freien Lauf lassen. Ich kann ja auch eine von den Liberalen zitieren, zum Beispiel Karubi, das ist einer der Kandidaten, schreibt die Zeitung Etemad-e Milli, Karubi hat beim Fernsehduell den Präsidenten entlarvt und bekannt gegeben, dass Ahmadinejad die Zentralbank angewiesen hatte, einer Privatperson 700 Millionen Dollar Kredit zu gewähren. Doch er, Karubi, habe den Revolutionsführer davon in Kenntnis gesetzt und dadurch die Aktion verhindert. Also ähnliche Zitate kann man dort zuhauf lesen. Mousavi gilt ja als Politiker, dem die Gleichberechtigung ein wichtiges Anliegen ist. Seine Frau Sarah Ranawat wurde in den Wahlkampf auch bewusst mit einbezogen. Hat das ihm vor allem Plus- oder auch Minuspunkte im Iran gebracht? Ich glaube eher Pluspunkte, weil die Teilnahme von Frau Mousavi, Ranawat, Frau Ranawat, hat dazu geführt, dass Hunderttausende von Frauen jetzt sehr aktiv an diesem Wahlkampf beteiligt sind. Auch dies ist ein Novum in der Islamischen Republik. Es hat es noch nie gegeben, dass die Kandidaten mit ihren Frauen auf die Bühne treten, und Mousavi tut das sehr demonstrativ. Hand in Hand mit seiner Frau betritt er die Bühne und zuerst redet die Frau und nicht er bei den Wahlveranstaltungen. Und das hat die anderen auch zur Nachahmung gebracht. Auch Karoubi tritt gelegentlich mit seiner Frau auf. Auch Rezaei ist jetzt zweimal mit seiner Frau öffentlich gesehen worden. Und selbst Ahmadinejad, der nach 4 Jahren Präsidentschaft nur ein einziges Mal seine Frau in der Öffentlichkeit gezeigt hat, ist mit seiner Frau aufgetreten. Das bedeutet auch, dass die iranische Zivilgesellschaft, die leider im Westen, in den westlichen Medien zu wenig wahrgenommen wird, stark genug ist, um dies auch bei den Kandidaten zu erzwingen. Und es ist fantastisch, wie Mousavi, der eigentlich ein Konservativer ist, der ist ja früher, als er Ministerpräsident war, ist er ja ein begeisterter Khomeini-Anhänger gewesen, jetzt solche Parolen herausgibt von Gleichberechtigung. Er sagt, wir müssen die Frauen voll in die Gesellschaft aufnehmen, wir dürfen nicht Frauen benachteiligen. Auch er will die Sittenpolizei auflösen, er will die Pressefreiheit garantieren. All dies sind nach meiner Auffassung Zugeständnisse an die iranische Zivilgesellschaft. Und das zeigt, dass die, egal jetzt wer gewählt wird unter den Kandidaten, dass tatsächlich eine Wandlung im Iran sich abzeichnet.